The next song is dedicated to all the bitches that mess around with niggers and all the scum. And the next song is called Hure. Ich ging im Mondschein spazieren und dachte an die Zeit, als wir noch glücklich waren. Ich wollte sie für die Ewigkeit. Alles war so schön. Ich wollte immer mit ihr leben. Sie war immer für mich da. Ich hatte mein Herz an sie vergeben. Dann kam der Ali und machte sie an, mit uns was aus, und das war etwas, was ich nicht verstehen kann. Es dauerte nicht lange, da kam das erste Kind. Warum hat sie das getan? Ich glaube, sie spinnt. Sie ist ne Hure, sie ist nichts wert. Sie ist ne Hure, die mit Ausländern verkehrt. Sie ist ne Hure, sie ist nichts wert. Sie ist eine Hure, die mit Ausländern verkehrt. Ich konnte es nicht begreifen, als ich sie mit Kopf sah. Richtig fett war sie geworden, das Gegenteil von dem, was sie mal war. Neben ihr, der alte Ali, sie sieht nicht glücklich neben ihm aus. Doch sie hat es ja so gewollt, hoffentlich lernt sie daraus. Sie ist ne Hure, sie ist nichts wert. Sie ist ne Hure, die mit Ausländern verkehrt. Sie ist ne Hure, sie ist nichts wert. Sie ist ne Hure, die mit Ausländern verkehrt. Sie ist ne Hure, sie ist nichts wert. Sie ist ne Hure, die mit Ausländern verkehrt. Sie ist ne Hure, sie ist nichts wert. Sie ist ne Hure, die mit Ausländern verkehrt. Verkehrt.